Jesus Christus angeklagt wegen Verführung, anarchistischer Tendenzen, Verschwörung gegen die Staatsgewalt. Das ist ein Kennzeichen. Lost for the genommen, die Nase. Ein einziges Mal. Und ich kann nur mein Erlebnis schildern. Das war sehr, sehr herrlich. weiß, sie werden mich hassen. Ich weiß, sie werden mich hassen.